dem Alltag vor. Ist aber egal, ob du ein Punk bist oder nicht, oder lieber in der Disco deine Freunde trifft. Ist aber egal, wenn du ein Rocker bist und deine Freunde.